Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 37, Vers 27 bis 28. Wende dich vom Bösen ab und tu Gutes, dann wirst du für immer im Lande wohnen. Denn der Herr liebt Gerechtigkeit und wird die, die ihm treu sind, niemals verlassen. Gott segne dieses Wort. In Gottes Gerechtigkeit. In diesem Bibelvers aus dem Psalm 37, Psalm Davids im Alten Testament, erfahren wir mehr, worauf es ankommt, wenn wir uns abwenden vom Bösen. Und hier ist das Entscheidende, dass Gottes Gerechtigkeit anders ist als die Gerechtigkeit, die wir oftmals wahrnehmen. Also wenn uns Böses getan wird, ja, oder jemand tut uns böse oder wie auch immer, dann ist das Versprechen und das Wichtige ist, dass wir Gott vertrauen und nicht Böses mit Bösem entgegnen oder wieder begegnen. Also wenn andere uns Böses tun, tun wir den anderen nicht böse. Nichts Böses. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Und wo wir hier sind, zeitlebens auf Erden, ist es nicht immer so, dass wir Gerechtigkeit erfahren werden. Das ist so, ja, dass wir hier als Christen und als für die, die wir Jesus Christus folgen, als reuige Sünder, wird uns manchmal auch ja, Unrecht getan und Gerechtigkeit so in diesem Sinne nicht erfüllt. Aber worauf es hier ankommt, ist, dass wir wissen, dass der Herr Gerechtigkeit liebt. Und er ist uns, wir, die wir also Gott treu sind, hier das Versprechen wahrnehmen können, dass er uns niemals verlassen wird. Also, was heißt das konkret? Das heißt, wie hier eben auch König David oder David in seinem Leben ihm so viel Böses, ja, also er widerfahren hat, er wendet sich, nicht immer, aber manchmal hat er auch dann ja, der Versuchung nachgegeben, aber meist ist es so, dass er sich vom Bösen abwendet und Gutes tut. Und was nun passiert ist, dass Gott in und durch ihn wirken kann und wo David selber Unrecht tut, lest das mal nach in dem Alten Testament, da zieht ihn Gott auch zur Rechenschaft. Und David bereut dann, was er getan hat. Und Gott zeigt ihm seine Gnade, Gottes Gnade und seine Liebe ihm auch gegenüber. Und das ist eben auch für uns sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott so, dass er die Gerechtigkeit liebt. Ja? Und vor allem, dass er uns niemals verlassen wird. So, wenn uns Unrecht widerfährt, das heißt nun nicht, dass wir das tolerieren oder so. Ja? Wenn uns jemand dann also Unrecht tut und dann beten wir unseren Jesus Christus, hilft uns dann Vergebung in unsere Herzen walten zu lassen. Das ist ganz entscheidend. Ja? Vergebung ist, worauf es ankommt. Denn wenn wir keine Vergebung in unsere Herzen walten lassen, dann kann das Böse wieder in unsere Herzen kommen. Und das ist manchmal das ist ein bisschen subtiler manchmal, aber wir haben Freiheit in Christus, indem wir anderen vergeben, ja, also und unseren Herrgott, unseren Jesus Christus fragen, uns damit zu helfen. Das können wir allein in einer Kraft nicht tun. Merkt euch das, ganz wichtig. Das können wir allein in einer Kraft nicht tun. Das kann nur unser Jesus Christus durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht, was zu tun ist und wie wir anderen Menschen Vergebung entgegenbringen können. Und ja, wenn wir von bösen Menschen umgeben sind, falls möglich, also ist es so auch oft, das heißt noch nicht, dass wir uns das gefallen lassen. Ja, das ist ein ganz unterschiedliches Ding. Und wenn was Böses getan wird, wer auch immer das ist, wir vergeben, aber dann gehen wir weiter, wir bewegen uns in eine andere Richtung, weg vom Bösen. Das müssen wir manchmal tun. Manchmal ist das schwierig. Das könnte auch manchmal unsere Familie sein. Ja, das können auch so viele Situationen sein, es können Nachbarn sein, es gibt so viele Szenarien, andere Menschen, aber wir tolerieren das Unrecht nicht oder das Böse und das Böse auch nicht, sondern wir wenden uns davon ab. Und manchmal heißt das eben, dass wir in uns ja, Beziehungen und von Beziehungen lossagen müssen. Und das öfter, als wir ja, zugeben wollen. Aber es ist wichtig, denn nur so können wir dann in und Jesus Christus wachsen in unserer persönlichen Beziehung. Und nur so mit Vergebung in unseren Herzen kann Christus in und durch uns wirken. Und das ist eben Gottes Gerechtigkeit. Und zum Schluss, am jüngsten Tag, wenn also an dem Moment, wo unser Jesus Christus wiederkehrt, denn das wird er tun, er hat das versprochen und das wird er tun am jüngsten Tag, wird Gottes Gerechtigkeit absolut vollendet werden. Also macht euch keine Sorgen, dass die Leute, von denen ihr denkt, die euch Böses getan haben oder sonst irgendwie euch Böses getan haben, dass diese Menschen, dass Gott das vergessen hat. Nein, Gott wird alle zur Rechenschaft ziehen am jüngsten Tag. Also dann wird seine Gerechtigkeit vollkommen sein. Aber bis dahin ist die Einladung, dass wir Christus schalten und walten lassen in unseren Herzen. Und schon jetzt hier Gottes Gerechtigkeit sozusagen in unserer Vergebung dann für andere Menschen ja, wahrnehmen und dann in unserer Beziehung zu Christus wachsen können. Lieber Jesus, wir danken dir hier für diesen Vers, hier, diese Vers hier aus Psalm, aus dem Davids Psalm 37, von deiner Gerechtigkeit. Und so bist du, ja. Und also Rache und sowas, das sollen wir nicht tun und das tun wir auch nicht, denn wir wissen, dass du absolut gerecht bist und zum Schluss jeden zur Rechenschaft ziehen wirst, wer also Unrecht mit Unrecht begegnet und Böses mit Bösem begegnet. Und das ist unsere Einladung und wir beten, dass alle Menschen diese Wahrheit zur Kenntnis nehmen. Und dich schalten und walten lassen, ja, in unserer persönlichen Beziehung zu dir, als reuige Sünder, die wir zu dir kommen, unserem Jesus Christus. Und wir danken dir für deine Gerechtigkeit und für all das, was du für uns getan hast und auch tust, zeitlebens. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.